ist los? Was geht ab? Wir feiern, nicht zu knapp. Wir gehen steil, wir sind drauf. Wir fangen an, hör nicht auf. Party hart, sag ich dir. Und du schaust zurück zu mir. Am Buffet stehen wir nun. Und ich frage, was soll ich tun? Was soll das bitte sein? Ist es groß? Ist es klein? Was soll das bitte sein? Ist es Rind? Ist es Schwein? Was ist los? Was geht ab? Wir machen noch lang nicht schlapp. Ist es Tag? Ist es Nacht? Völlig egal, wir sind wach. Die Musik, der Wahnsinn. Ich geh zum Tanzen hin. Noch ein Stück von der Wurst. Mann, jetzt hab ich